Sterne mit ihr reinem Glanze glüht. Nur dort in Berge ferne scheint ein Wetter aufzuziehen. Dort im Wald auch schwebt eine Heer dunkler Wolken, dumpf und schwer. Gott, wo ist das Licht, das wohnt mich nicht, doch mit dem Blut.